Ohrfeige, ich verbrenn dein Album, denn wen jucken deine Drecksprobleme? Ich hab keine Vorbilder, denn ich bin der Beste. Du bist wack und schreibst nix als dumme Scheiße wie die Backspin. Yeah, seit dem Ultimop von deutschen Rapper geil rappen. Wir kommen in den Raum und direkt an der Wand wie Reißzwecken. Was ist dein Problem? Dein Rap klingt wie ein Anfall. Ich tritt Toxic von der Brücke und der wird zum weißen Gandalf fest. Gibt ein Gerücht, das sagt, ich fresse kleine Kinder. Das ist falsch. Ich schlage dumme Deutschrapper behindert. Ich lebe in der Nacht, denn die Sonne fuckt mich ab. Yeah, du willst überleben, dann komm nicht in unsere Stadt. Rapper haben Angst, wenn der Ultimop kommt. Denn wenn der Ultimop kommt, wird deine Scheißschwester bomb. Deine Crew hängt an der Bomb und nimmt deinen tiefen Zug. Doch beim Ausatmen kommt leider nicht das Blut. Rapper haben Angst, wenn der Ultimob kommt. Denn wenn der Ultimob kommt, wird deine Scheißschwester bomb. Deine Crew hängt an der Bomb und nimmt deinen tiefen Zug. Doch beim Ausatmen kommt leider nicht das Blut. Es gibt keinen, der mich frontet, deshalb mache ich mir Feinde. Ich kenn keinen deiner Freunde, der dich gegen mich verteidigt. Hört die Stimme als Limit und verkacke meinen Einsatz. Ich hab kein Gefühl für Werte und verprasse meine Scheiße. Du hast Magie in den Tracks, meine Parts sind wie Voodoo. Voodoo, du bist cool, wenn die Presse zuguckt. Meine Haut ist weiß und du denkst schon, ich bin krank. Doch Vampirnoten saugen mir das Blut aus dem Schwanz. Ich will, dass sie an mich denken. Ich denke auch an sie. Aber Frauen, die an mich denken, denken auch an Suizid. Uzi-Mob und jeder tote Rapper ist ein Sieg. Meine Leute sind verdammt, deine Leute sind verliebt. Ihr Siaus stirbt alleine und einsam. Die Seele kann nicht raus, denn der Körper ist bleiern. Ich schlafe fast nie, langsam höre ich ein Pfeifen.